Seit 1992 in Rio de Janeiro die Konvention zum Schutz der Artenvielfalt verabschiedet wurde, muss ein Unternehmen, wenn es die genetischen Reichtümer anderer Länder nutzt, Abgaben entrichten. Doch die dritte Welt fürchtet, dass Forscher Pflanzen oder Insekten heimlich sammeln, genetisch entschlüsseln und patentieren. Im äußersten Westen Brasiliens, an der Grenze zu Peru und Bolivien, liegt Acre. In dem Bundesstaat, der halb so groß ist wie Deutschland, leben eine 500.000 Menschen, davon 8.000 Indianer. Seine Regenwälder sind noch fast unberührt. In Acre, sagt der Volksmund, kommt der Wind an und kehrt sofort wieder um. Als wäre dort die Welt zu Ende. Besuch in der Landeshauptstadt von Acre, in Rio Branco. Die Türen der Apotheke sind weit geöffnet. Im vorderen Teil werden die natürlichen Heilmittel angeboten. Im hinteren die breite Produktpalette der pharmazeutischen Industrie. Viele Tinkturen und Salben werden in der Apothekenküche gebraut, Fläschchen und Tuben mit handgeschriebenen Zetteln beklebt. Alles auf rein pflanzlicher Basis, versichert der Verkäufer. Cupuaçu, eine Art Kakao, hilft gegen Durchfall und Fieber. Das Öl aus dem Copaiba-Baum gegen Entzündungen und Quebra Pedra gegen Hepatitis und Gallensteine. Rio Branco ist Tatort eines ungewöhnlichen Kriminalfalles. Wem gehört die Natur? Biopiraterie oder der Kampf um genetische Ressourcen? Von Gabriele Weber. Começou com uma representação das comunidades indígenas, de que estava atuando na área indígena uma associação. Wir leiten das Verfahren aufgrund einer Strafanzeige der Indianer ein. Sie gaben darin an, dass in ihrem Reservat seit vielen Jahren eine Organisation namens Selva Viva tätig ist, die ihre medizinischen Heilpflanzen sammelt, anpflanzen lässt und katalogisiert. Die indianische Gemeinschaft sei für ihre Arbeit in der Plantage nicht entlohnt worden. Gisele Mubarak ist Staatsanwältin in Rio Branco. Der Strafanzeige der Indianer liegt ein Prospekt von Selva Viva bei. In Portugiesisch, Englisch und Deutsch bietet er der Pharmaindustrie das indianische Know-how zur Auswertung feil. O que ficou comprovado é que aquele folder que ele dizia que tinha vários trabalhos nas comunidades que tinha postos de saúde. Selva Viva behauptet in dem Prospekt, mit Spendengeldern für die Indianer mehrere Gesundheitszentren, mit Krankenpflegern, Medikamenten und Impfstoffen eingerichtet zu haben. Unsere Ermittlungen ergaben, dass davon nichts wahr ist. Selva Viva verfolgte nur ein Ziel, die Aneignung des traditionellen Wissens der Ureinwohner. Der einzige Begünstigte war ein gewisser Rüdiger von Reininghaus. Die Staatsanwaltschaft von Rio Branco eröffnete ein Strafverfahren gegen Rüdiger von Reininghaus, der in einer Kleinstadt nahe der Metropole São Paulo wohnt. Der gebürtige Österreicher war Gründer, Präsident und Wohltäter von Selva Viva in einer Person. Selva Viva heißt auf Deutsch lebender Dschungel. In den Akten der Staatsanwaltschaft befindet sich eine Liste mit 9 Direktionsmitgliedern Selva Vivas. Rechtsanwälte, Geschäftsleute und Notare aus São Paulo. Selva Viva ist keine juristische Person und in kein Register eingetragen. Die Adresse, die im Statut angegeben ist, existiert nicht. Und auch die bei der Eintragung ins Vereinsregister angegebene Anschrift ist frei erfunden. Auf Sitzungen, Protokolle und Buchführung wurde verzichtet und niemand kontrollierte, was mit den Spenden passiert. Die Polizei durchsuchte das Anwesen des Beschuldigten und beschlagnahmte sein gesamtes Archiv, darunter Karteikarten, auf denen er die indianischen und die in Brasilien gebräuchlichen Namen der in Acre wachsenden Heilpflanzen verzeichnet hatte. Wie sie aussehen, wo sie gedeihen, ob Blätter, Wurzeln oder Blüten die gewünschten Drogen enthalten und gegen welche Leiden in welcher Dosierung sie zu verwenden sind. Das Feld für den lateinischen Namen war leer. Es sollte wohl nachträglich von anderen ausgefüllt werden. Das Landesparlament berief einen Untersuchungsausschuss ein und die lokale Presse berichtete täglich über den Biopiraten. Der Beschuldigte selbst reiste zur Aussage vor Parlament und Staatsanwaltschaft nach Rio Branco. Ich bin ein Biopirat. Das heißt, ich wäre in den Urwald des Amazonas vorgedrungen, im Auftrag von multinationalen Konzernen, um dort gegen ein paar Aspirintabletten eventuell Geheimnisse der alten Medizinmänner herauszutragen. Geheimnisse, die Milliardenbeträge an Dollar bringen können. Rüdiger von Reininghaus ist zu einem Interview gerne bereit. Er habe nichts zu verbergen. Er sieht sich als Opfer. Als Opfer von Justiz, Politik und Presse. Ich habe gehört von den Kashinawa, einem der größten Stämme, am Rio Tarahuaca. Und dort bin ich eines Tages hingeflogen mit einer kleinen Überlandmaschine und habe dort kennengelernt den Koordinator von 3500 Indianern. Es handelt sich um 5 Stämme mit 3 verschiedenen Sprachgruppen, was nicht leicht war, diese 3500 Menschen unter einen Hut zu bringen. Aber es gelang und der sehr tüchtige Koordinator hat mir ein Projekt vorgelegt, das von ihm handschriftlich geschrieben war und das vorsah die Wiedergeburt und Weiterpflege der tausendjährigen Indianermedizin ins Leben zu rufen. Und zwar ein Projekt, das einen Sponsor, kann man sagen, bräuchte, der das Projekt finanziert und dafür Zugang zu den Heilpflanzen, die dort vorkommen, hat, um die eventuell zu industrialisieren oder zu exportieren oder irgendwas damit anzufangen. Der 73-Jährige stammt aus Österreich, verbrachte viele Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. 1953 wanderte er nach Brasilien aus, versuchte sich in verschiedenen Berufen. Mal half er beim Bau einer Siedlung im Dschungel, ein anderes Mal reparierte er Lastwagen und Traktoren. Zuletzt leitete er in Sao Paulo den Kundendienst von Volkswagen. Nach seiner Pensionierung und dem Tod seiner Frau widmete er sich seiner eigentlichen Berufung, der Indianerarbeit und Selva Viva. Mehrere Male sei er in das viele Flugstunden entfernte Acre geflogen und habe dort die Anführer der Indianer kennengelernt. Sie hätten die Initiative übernommen und eine Plantage mit ihren gebräuchlichsten Heilpflanzen angelegt und ihm verraten, wie diese Pflanzen zu verwenden seien. Die Indianer hätten ihn bei der Vermarktung ihres Wissens um Hilfe gebeten. Ich habe das dann in São Paulo durch einen Freund von mir auf Computer machen lassen, habe die Fotos mit einsetzen lassen, die wir gemacht haben, zusammen von den ersten Pflanzungen, mit diesem Projekt aufs Deutsche übersetzt, in einem Prospekt, auch ins Englische, bin ich damals losgezogen nach Europa, um zu sehen, ob irgendjemand sich dafür interessiert. Seine Hilfe, versichert von Reininghaus, sei uneigennützig gewesen. Die meisten Unkosten, sogar seine Rundreise in Europa, habe er aus eigener Tasche gezahlt. Allerdings habe er von der Industrie hin und wieder Zuwendungen erhalten. Ich habe Sachspenden bekommen von den Firmen Bayer und Höchst und Sibergeigi. Die haben mir Medikamente gespendet für die Indianer und für die Flussuferbevölkerung. Ich habe dann auch Waisenhäuser damit versorgt. Dann gibt es eine Apotheke für die Armen, wo die Medikamente umsonst sind. In 1992 wollten wir die Sache größer aufziehen, nur ist uns da etwas in die Quere gekommen. Das war, die Föderalregierung hat das ganze Gebiet entlang der peruanischen Grenze zu einem Nationalpark erklärt. Und das waren die Gebiete, in denen wir unsere ersten Pilotprojekte durchführen wollten. Und das wurde dadurch unmöglich, denn dieser Nationalpark durfte nicht mehr betreten werden. Durfte kein Mensch mehr wohnen. Deshalb haben wir dann umgeschwenkt auf pure und ganz reine soziale Leistungen für die minder bemittelte Bevölkerung und der Indianer. Bayer, Höchst und Sibergeigi hätten kein Interesse an einer Verwertung der Heilkräuter bekundet, sagt von Reininghaus. Auf Anfrage bestätigen die Konzerne, dass sie die Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt respektieren. Es habe keine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Heilkräuter mit Herrn von Reininghaus gegeben. Wobei Bayer feststellt, dass Herr von Reininghaus von der brasilianischen Tochtergesellschaft gelegentlich Sachspenden und Werbematerial erhalten habe. Frage an den Österreicher, welchen Vorteil sich die Indianer durch die Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie versprochen hätten. Ob sie, wie die Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt vorschreibt, an den Gewinnen der neuen Medikamente beteiligt werden sollten. Er schüttelt den Kopf. Die Indianer seien sehr bescheiden gewesen. Die wollten dafür eine genaue Aufstellung, waren das zwei Boote wollten sie haben mit Motoren, um beweglich zu sein, denn es sind einige dieser Stämme sind bis zu 7 Flussfahrttagen entfernt von Tarawaka. Das sind enorme Entfernungen. Und auf der anderen Seite brauchten sie zumindest für ein Jahr den Lebensunterhalt für die, die aktiv sich mit der Sache beschäftigen. 1992 wurde in Rio de Janeiro die Biodiversitätskonvention verabschiedet, die inzwischen von fast allen Ländern mit Ausnahme der USA ratifiziert worden ist. Seitdem müssen für die Benutzung der genetischen Reichtümer anderer Länder Abgaben entrichtet werden. Ein Pharmaunternehmen, das die traditionellen Heilkräuter der Indianer für die Entwicklung von Medikamenten benutzen will, muss sie am Gewinn beteiligen. Trotzdem geht an die Herkunftsländer, die fast alle auf der südlichen Erdhalbkugel liegen, bislang kaum ein Pfennig. Über 5 Milliarden Dollar verliert dadurch die dritte Welt jährlich, heißt es in einem Bericht der Vereinten Nationen. Nas aldeias, o próprio agente de saúde, né? Ele também já entende pouco da medicina tradicional. Por exemplo, tem pessoas que moram lá no alto. Alle Bewohner des Regenwaldes wenden unsere Heilmittel an. Die Apotheken der Städte sind weit weg und die Medikamente teuer. Wer im Wald erkrankt, hilft sich selbst. Unsere Medizin heilt. Deshalb wollen wir nicht, dass Fremde sie uns wegnehmen und als ihr Eigentum ausgeben. Sein indianischer Name lautet Sinja. Aber weil brasilianische Ämter indianische Namen nicht akzeptieren, heißt er offiziell Francisco da Chagas. Der 34-Jährige gehört zum Stamm der Tarawaka, der im Westen Acres an der peruanischen Grenze lebt. Chagas kann lesen und schreiben. Gibt es Probleme mit den Behörden, wird er in die Stadt geschickt. Unser Dorf liegt 2 Bootsstunden von Tarawaka entfernt. Dorthin gelangt man mit dem Flugzeug, weil die Landstraße meist unter Wasser steht. Wegen der hohen Flugkosten kann ich nicht oft in die Stadt. In seinem Dorf leben 370 Personen in extremer Armut. Obwohl die Grenzen ihres Reservats festgeschrieben sind, wird es immer kleiner. Wenn eine Gemeinschaft in der Nähe einer Stadt liegt, hat sie Probleme bei der Beschaffung von Lebensmitteln. Wir sind den ganzen Tag damit beschäftigt, Essbares aufzutreiben. In unseren Wäldern können wir kaum noch jagen, denn es gibt keine Tiere mehr. Sie wurden von den Hunden der Weißen vertrieben. In den Flüssen schwimmen immer weniger Fische und einige Bäche sind mit Quecksilber vergiftet. Wir pflanzen Bananen, Maniok und Reis. Das ist unsere Hauptnahrung. Nüsse gibt es nicht. Mit Giftschlangen haben wir wenig Probleme. In seinem Dorf war der Biopirat auch gewesen. Rogério hat sich Rüdiger von Reininghaus genannt. Ich habe nie mit ihm gesprochen. Sein Ansprechpartner war João. Die beiden haben ein Feld mit Heilpflanzen angelegt, das der Österreicher fotografierte. Das Projekt wurde von den beiden entwickelt. Kein anderer aus unserem Dorf war beteiligt. Wir wussten nicht, wozu diese Beete gut waren. Einmal hat Rogério Aspirintabletten mitgebracht. Später haben wir erfahren, dass er bei uns Gesundheitszentren gebaut und Medikamente verteilt haben will. Das stimmt nicht. João, erzählt Chagas, war im Dorf als Heilkundiger geachtet. Doch seitdem bekannt ist, was sein ausländischer Freund im Schilde führte, wird João gemieden. Wir haben kein Geld für die Tabletten der Apotheken. Für fast alle Krankheiten haben unsere Medizinmänner ein Mittel, für Migräne, Fieber und Durchfall. Unsere traditionellen Kenntnisse gehören uns. Niemand darf sie stehlen und zu seinem Eigentum erklären, für dessen Benutzung wir bezahlen müssen. Bis in den Regenwald hat sich herumgesprochen, dass sich Pharmakonzerne für exotische Pflanzen interessieren. Seit 2 Jahren ist Akre ans Internet angeschlossen und jedes Mal, wenn Chagas in die Stadt kommt, pflegt er seine E-Mail-Kontakte mit Indianerorganisationen aus aller Welt. So hat er vom Diebstahl der Quinoa erfahren, einem proteinreichen Getreide, das in Bolivien seit Urzeiten gezüchtet wird und inzwischen die Reformhäuser der Industriestaaten erobert hat. 1994 hat die Universität von Colorado ein Patent erworben, das ihr den exklusiven Gebrauch der Quinoa einräumt. Ihre wissenschaftliche Leistung hat im Einsammeln der Körner und im Isolieren der Zelllinien bestanden, mit denen hybride Pflanzen hergestellt werden konnten. Das Patent erstreckt sich auf alle 36 bekannten Sorten der Quinoa. Die amerikanische Universität hat versichert, von den Bolivianern keine Lizenzgebühr einzutreiben. Doch das Versprechen gilt nur, solange sie das Patent nicht verkauft. Ein neuer Nord-Süd-Konflikt droht und die dritte Welt fürchtet, wieder auf der Verliererseite zu stehen. Die meisten genetischen Ressourcen liegen auf der südlichen Halbkugel. Allein in Brasilien sind 22% aller lebenden Arten beheimatet. Doch nur der Norden verfügt über die finanziellen und technischen Voraussetzungen für die Erforschung der Artenvielfalt. Der genetisch-industrielle Komplex ist stets auf der Suche nach etwas ganz Neuem. Nach etwas, das die Aktienkurse explodieren lässt. Nach einem Impfstoff gegen AIDS, einem Wirkstoff gegen Krebs, nach einem Wundermittel gegen das Altern. Life Sciences lautet das Zauberwort, die Wissenschaften vom Leben. Die Konzerne haben ihre Bereiche Pharmazeutik, Pflanzenschutz und Ernährung zusammengelegt. Das bindende Element ist die Gentechnologie. Life Sciences, der Name ist irreführend, denn statt um Leben geht es eher um den Tod. Im März 1998 wurde die Terminator-Technik patentiert. Bei diesem Verfahren wird in den Pflanzensamen ein Tötungsgen eingebaut, das ein Auskeimen der Körner verhindert. Die Pflanze wächst normal heran, aber die Folgegeneration ist steril und kann keine Samen entwickeln. Die Terminator-Technik, kommentierte Le Monde Diplomatique, ist der Endpunkt einer langen Entwicklung, in deren Verlauf das Leben Gegenstand privater Aneignung wurde. Die Gesellschaft deutscher Ärzte und Naturforscher hatte zu einer Konferenz in die Humboldt-Universität von Berlin eingeladen. 3 Tage lang diskutierten Wissenschaftler über die Beziehung zwischen Information, Forschung, Technik und Menschen. Vom Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent, Urheber- und Wettbewerbsrecht aus München war der Patentanwalt Professor Josef Strauß angereist, der über das Thema »Wem gehört das Genom?« referierte. Die komplexe Natur der Frage des was Gegenstand eines eventuellen Aneignungsrechts hier sein könnte. Professor Strauß schildert den Fall eines an Krebs erkrankten Geschäftsmannes aus Seattle. Seine Ärzte hatten ihm heimlich Zellen der Milz entnommen und patentieren lassen. Seine Milz produzierte ein Protein, das Krebszellen auffraß. Der Patient klagte gegen die Erteilung des Patents, das inzwischen bei der Firma Sandoz gelandet war. Seine Ärzte, so argumentierte der Kläger, hätten das Protein nur entdeckt, aber nicht erfunden. Hergestellt habe es sein Körper. Doch der oberste Gerichtshof Kaliforniens segnete 1990 die Patentierung ab. Der Patient besitze kein Eigentumsrecht an seinen Körperzellen. Natürlich ist der Stoff oder die Information, die DNA, das ist eine reine Entdeckung. Das wird erst zur Erfindung, wenn der Anmelder sagt, jeder kann es auf die und die Weise herstellen, diese Sequenz, und er kann sie so und so dafür und dafür einsetzen. Das schützen wir. Und diese Lehre deckt aber dann auch das daraus kommende Produkt. Das Patentrecht unterscheidet zwischen Entdeckung und Erfindung. Was in der Natur vorkommt, kann nur entdeckt, aber nicht patentiert werden. Patentiert werden Erfindungen, auch Anleitungen zum Herstellen bestimmter Gensequenzen etwa, die man zuvor in der Natur entdeckt hat. Auch nach amerikanischer Rechtsprechung können bloße Entdeckungen nicht patentiert werden. Allerdings sind für die Isolierung und Beschreibung von Substanzen, die sich auf Pflanzen beziehen, sehr wohl Patente erteilt worden. So wurde zum Beispiel in den USA für die Erfindung, sprich Herstellung eines Pestizids aus dem Samen des Niembaumes, ein Patent erteilt. Der Samen schützt Feldfrüchte vor Schädlingsbefall, für amerikanische Landwirte ein Novum und damit patentwürdig. In Indien allerdings, der Heimat des Niembaumes, wird sein Samen seit Jahrtausenden dazu verwandt. Und weil das jeder Bauer weiß, hat sich niemand um die Registrierung beim Patentamt gekümmert. Alle Nutzer des Niemsamens sollen 20 Jahre lang Lizenzgebühren entrichten. Die Inder haben das Patent angefochten. Nach dem amerikanischen Patentrecht ist so, dass eine Erfindung als neu gilt, wenn sie im Ausland nicht auch beschrieben wurde. Wenn es nur benutzt wurde oder sonst bekannt war, das reicht nicht. Und sie wollen sozusagen ein Handbuch über all die Verwendungen von Neem-Tree erstellen, um eine solche Patentierung zu verhindern. Wenn Indien interessiert wäre daran, beteiligt zu sein an den Erlösen, dann müsste sie interessiert sein, an solchen Schutzrechten beteiligt zu sein und nicht die Neuheit damit zu zerstören, damit ja keiner mehr investiert. Es ist eine schizophrene Haltung, die man beobachtet und die gilt auch für die südamerikanischen Länder. Ohne klare Regelung der Eigentumsrechte, so der Jurist, würde keine Firma in die kostspielige Entwicklung neuer Produkte investieren. Es ist nicht Erdöl oder Gas oder Gold, sondern wenn Sie genetische Informationen, sei es aus Pflanzen oder auch Menschen, entnehmen, zerstören Sie nichts, verbrauchen Sie nichts. Und wenn man daran interessiert ist, aus dieser genetischen Information vorteilhafte Produkte herzustellen, ohne dass man irgendetwas dabei verliert, dann ist es durchaus eine fragwürdige Entscheidung, zu sagen, das lassen wir nicht patentieren. Auch Teile von Menschen sind nicht davor gefeit, patentiert zu werden. Besonders attraktive Studienobjekte für Life Sciences sind Naturvölker, da sie fern der Zivilisation und an Orten mit extremen Klimabedingungen leben. Jeder dritte Bewohner der Südatlantikinsel Tristan da Cunha ist an Asthma erkrankt. Kanadische Forscher nahmen Inselbewohnern Blut ab und verkauften die Proben an die Firma Sequana Therapeutics in Kalifornien, die für knapp 70 Millionen Dollar die von ihr isolierte Gensequenz, das Asthma-Gen, an Boehringer Ingelheim veräußerte. Das deutsche Pharmaunternehmen will auf dieser Grundlage Medikamente gegen Asthma entwickeln. Der Stamm der Agahai aus Papua-Neuguinea kam erst Mitte der 80er Jahre in Kontakt mit der Außenwelt. Im Mai 1989 erhielt er Besuch von einem medizinischen Team aus den USA. Die insgesamt 260 Mitglieder des Agahai-Stammes, so das Ergebnis der Untersuchung, verfügen über ein besonderes Immunsystem. Obwohl man bei ihnen ein Virus fand, das normalerweise eine bestimmte Art von Blutkrebs auslöst, waren sie nicht erkrankt. Ihr Genmaterial könnte also die Entwicklung von Krebsmedikamenten ermöglichen. 24 Agahai-Frauen und Männern wurde Blut entnommen. Die Blutproben wurden so behandelt, dass die genetischen Eigenschaften als Zelllinie aufbewahrt werden können. Eine T-Zelllinie wurde 1995 als Erfindung des US-Gesundheitsministeriums, sprich der US-Regierung, patentiert. Offizielle Proteste Papua-Neuguineas und internationaler Druck führten dazu, dass das US-Gesundheitsministerium Ende 1996 schließlich auf das Patent verzichtete. Dass die Leute in einer Marktwirtschaft zum Teil auch Geld damit verdienen und sogar viel Geld vielleicht verdienen, das kann uns einfach nicht stören. Der Hagai-Stamm ist nicht in der Lage, diese Zelllinie zu verwerten und daraus irgendetwas zu entwickeln. Vielleicht in 100 Jahren, falls sie noch da sein werden, wenn sie nicht aussterben. Und wenn die autochthone Bevölkerung daran beteiligt ist, sie ist ja sonst an nichts beteiligt. Man nimmt ja nicht Urwald weg, sondern man nimmt ihr etwas, was man ihnen vielleicht zweimal im Jahr auch wegnimmt, weil sie zu einer Untersuchung ihrer Blutzuckerwerte gehen. La vie, la vie, la vie. Die Rechtslage ist nicht eindeutig. Seit über 30 Jahren wird in verschiedenen internationalen Organisationen versucht, die Frage zu regeln, wem die genetischen Reichtümer eigentlich gehören und wie sich die unterschiedlichen Interessen unter einen Hut bringen lassen. Farmers Rights, ein von der Welternährungsorganisation entwickeltes Prinzip, das die Rechte der Kleinbauern gegenüber der Agrarindustrie festschreiben sollte, die Ernte auch als Saatgut verwenden zu dürfen. Aus dem erklärten Grundsatz wurde kein einklagbares Völkerrecht. 1992 wurde die Biodiversitätskonvention verabschiedet, die erstmals die Staaten zu Eigentümern ihrer genetischen Reichtümer erklärt. 1994 konnten die USA innerhalb der Internationalen Handelsorganisation die TRIPS verbindlich festschreiben. TRIPS steht für Trade-Related Intellectual Property Rights, handelsbezogene geistige Eigentumsrechte. Ob die Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt, die Farmers' Rights oder die handelsbezogenen geistigen Eigentumsrechte zur Regelung des Umgangs mit natürlichen Reichtümern herangezogen werden, hängt von der politischen Großwetterlage ab. Im Prinzip kann es sich kein Land dieser Welt leisten, die Vorschriften der Welthandelsorganisation zu missachten. Bis vor kurzem noch hatten sich die meisten Länder der Dritten Welt geweigert, Patente für Saatgut und Medikamente anzuerkennen. Doch seitdem die TRIPS gültig sind, mussten sie ihre Gesetze ändern. Brasilien etwa 1997. Widerstand dagegen gab es kaum. Hoje praticamente tudo se patenteia no Brasil. Área farmacêutica, alimentícia. Heute patentieren wir praktisch alles. Wir hatten lange Zeit gehofft, ohne Patente eine eigene Industrie aufbauen zu können, die billige Arzneimittel und landwirtschaftliche Produkte herstellt. Doch leider ist uns dies nicht gelungen. Unsere Labors kopierten einfach fremde Formeln und investierten nicht in eigene Forschung. Não houve plano no país para desenvolvimento. A lei, ela praticamente foi totalmente inócua. Anna Regina Cavalcanti arbeitet im Nationalen Patentamt in Rio de Janeiro. Seit das neue Gesetz in Kraft ist, werde ihre Behörde mit Anträgen überhäuft. Die meisten stammen von ausländischen Unternehmen, die nun auch in Brasilien ihre Patente registrieren lassen. Bisher wurde kein Patent für eine Substanz beantragt, die aus Brasilien stammt und dort seit Jahrhunderten bekannt ist. Aber die Brasilianer fürchten, dass dies in Zukunft passieren wird und dass sie dann für ihre Pflanzen Abgaben an ausländische Firmen zahlen müssen. Der Chemikerin sind aus Presseberichten skandalöse Fälle bekannt. So sollen in den USA Lizenzen für die traditionellen Heilmittel Quebra Pedra, Steinbrech und Sangue do Dragão, Drachenblut, erteilt worden sein. Sogar für Guaraná, aus der Limonade und Süßigkeiten hergestellt werden, sei in den Vereinigten Staaten ein Patent erteilt worden und viele Brasilianer fürchten, dass das US-Patent auch in Rio de Janeiro eingetragen wird und sie dann für diese beliebte Frucht Gebühren entrichten müssen. O quebra-pedra não foi patenteado no Brasil. Foi patenteado nos Estados Unidos? Não, eu não conheço a patente. Ich kenne das für Quebra-Pedra vergebene Patent nicht im Detail, aber dass das Kraut der Leber und der Galle gut tut, ist keine Neuigkeit, sondern allenfalls in den USA eine interessante Entdeckung. Ich warte darauf, dass ein brasilianisches Unternehmen die Annullierung des Patents beantragt. Wichtiger als die Regelung der Zugangsrechte sei die wissenschaftliche Nutzung der Naturstoffe, so die Chemikerin. Brasilien hat erklärt, dass es 1,5% seines Bruttosozialprodukts für Forschung ausgeben will. Doch von diesem Ziel ist das Land weit entfernt. Die neuntgrößte Industrienation der Welt verstrickt sich in den typischen Problemen eines Entwicklungslandes: Auslandsschulden, Kapitalflucht, Korruption und extreme Armut. Und nach jeder Wirtschaftskrise streicht die Regierung die Forschungsgelder erneut zusammen. Tem que aumentar os investimentos em pesquisa para conhecer e uma apropriação mais organizada da biodiversidade, mas wir brauchen nicht nur einen höheren Forschungsetat. Wir brauchen ein strategisches Projekt und internationale Verträge. Denn es darf nicht sein, dass wir Stipendien und Forschungssemester im Ausland finanzieren und sich hinterher das Wissen unserer Studenten ausländische Institute aneignen. Die Gewinne müssen gerecht geteilt werden. Und das Land, das die Forschung unbekannter Substanzen finanziert hat, darf nicht leer ausgehen. e ainda financiou com esse estudante, levando as informações da nossa biodiversidade. Silvio Valli arbeitet in der Stiftung Fiocruz in Rio de Janeiro, die dem Gesundheitsministerium untersteht. Ein Patent, sagt der Wissenschaftler, dürfe nur für eigene Erfindungen vergeben werden, nicht für Entdeckungen oder für indianisches Wissen. Die USA hätten sich durch ihre aggressiven Patentierungen unbeliebt gemacht und viele Lateinamerikaner wünschten sich eine engere Zusammenarbeit mit den Europäern. Doch leider haben die sich inzwischen der amerikanischen Rechtsauffassung gebeugt und die Richtlinie zum Schutz biotechnologischer Erfindungen verabschiedet. Das Europäische Parlament hatte ursprünglich die Patentierung einer Substanz vom Einverständnis des Herkunftslandes abhängig machen wollen. Doch die Kommission und der Rat lehnten diesen Vorschlag als bürokratisch ab. Die Stiftung Fiocruz untersucht zusammen mit den Pages, den Medizinmännern, exotische Naturpflanzen auf ihre Wirkung gegen Krebs, Malaria, Lepra und Diabetes. Aus dem Öl des Amazonasbaumes Copaiba hat sie eine Creme gegen Gebärmutterhalskrebs und Herpes entwickelt. Und den Impfstoff gegen die von Wanzen übertragene Chagas-Krankheit ließ sich Fiocruz bereits in den USA patentieren, als in Brasilien für pharmazeutische Produkte noch keine Lizenzen vergeben wurden. Das war, meinte Professor Valli, kein schlechtes Geschäft, denn seitdem erhält seine Stiftung Nutzungsgebühren aus den Vereinigten Staaten. Wegen der Migration treten in kalten Gegenden immer häufiger tropische Krankheiten auf. Fiocruz hat sich auf den Wettlauf um Lizenzen eingelassen. Der Amazonasstaat besitzt ein enormes Potenzial. Er verfügt über moderne Labors und überlieferte Heilkunde. Acre, die Landeshauptstadt Rio Branco. Auf der Praça ist mittags wenig los. Die Sonne steht hoch im Norden und kein Lüftchen macht die Hitze erträglich. Unter Palmen bieten kleine Stände kalte Suppe feil. Tagaka, ein Gemisch aus Shrimps, Maniokgelee und Paprika. Tropische Fruchtsäfte werden nicht ausgeschenkt, dafür Coca-Cola und Sprite. Die Universität am Rande von Rio Branco ist gerade 25 Jahre alt geworden. Um die Mittagszeit ist dort wenig Betrieb. Im hinteren Teil des niedrigen Baus ist der Kiefer des berühmten Riesenkrokodils zu bewundern. Es ist seit 50 Millionen Jahren ausgestorben, erzählt der Aufseher. Wir fanden die Knochen in der Nähe von Rio Branco. Der Kiefer ist 1,80 Meter lang. Daraus schließen wir, dass das Krokodil mindestens 12 Meter lang gewesen war. Edgar Dideus leitet die Universität von Acre. Obwohl die Artenvielfalt vor seiner Haustür liegt, seien gerade 12.000 Pflanzen erfasst. Mit einem kleinen Boot kann sein Team den Urwald bereisen. Ein Flugzeug wäre besser, sei aber zu teuer. In seinem Lehrkörper befinde sich leider kein Taxonom, der unbekannte Pflanzen und Tiere analysieren könnte. Muitos estrangeiros têm entrado no estado, às vezes com visto de turista, né? Viele Ausländer reisen mit einem Touristenvisum ein und entnehmen heimlich Boden- und Gewebeproben. Sie kümmern sich weder um den Artenschutz noch um andere Gefahren. Diese Rucksackforscher sind daran schuld, dass Fremde wegen ihres Aussehens und ihrer Sprache als Biopiraten verdächtigt werden. Ich finde das schrecklich, denn wir brauchen den wissenschaftlichen Austausch dringend. Edgar Dideus hätte gerne mehr ausländische Kollegen in seiner Hochschule, aber die Angst der Behörden vor Biopiraten verhindere die Kooperation. Zuerst muss die Universität das Forschungsvorhaben genehmigen. Dann brauchen wir die Erlaubnis der Behörde, der das Gebiet, in dem geforscht werden soll, untersteht. Leben dort Indianer, benötigen wir die Zustimmung des Indianeramtes. Will ein Ausländer an dem Projekt teilnehmen, wird es noch komplizierter. Er braucht einen Projektverantwortlichen und einen brasilianischen Partner, etwa eine Universität. Das muss er dem Rat für wissenschaftliche und technologische Entwicklung unterbreiten, der ein Gutachten an das Ministerium für Wissenschaft und Technologie weiterleitet, das die endgültige Entscheidung trifft. Das alles dauert viele Monate. Depois vai para o ministro da Ciência e Tecnologia e ele então dá o quê? Dá autorização. Só depois dessa autorização é que o pesquisador estrangeiro pode entrar no país para fazer as pesquisas. Wem die Natur gehört? Der Rektor schweigt. Das Thema ist heikel. Sein Kollege Orlando da Costa mischt sich ein. Die Waldbewohner leben in tiefer Armut, sagt er. Mit dem Kautschuk sei nichts mehr zu verdienen. Auf der anderen Seite sparen Pharmakonzerne viel Geld und Zeit, wenn sie traditionelles Wissen verwenden dürfen. Die Natur ist ein gemeinsames Erbe und ihr Erhalt eine gemeinsame Verpflichtung. Aber die Artenvielfalt befindet sich innerhalb unserer Staatsgrenzen und ihr Zugang muss kontrolliert werden. In Deutschland interessieren sich nur Patentanwälte und die Justiziare der Pharmakonzerne für die geistigen Eigentumsrechte an der Natur. In Brasilien hingegen hat das Thema die Volksseele aufgewühlt, vor allem seit gegen den Österreicher von Reininghaus ermittelt wird. Die Senatorin von Acre, Marina Silva, sorgte mit ihrer Kampagne gegen Biopiraterie landesweit für Aufregung. Nós temos informações que laboratório italiano e americano patentearam uma substância, acho que vocês têm essa informação, oriunda de uma espécie de sapo. In den USA wurde eine Substanz patentiert, die von einem Frosch stammt. Sie wirkt stärker als Morphium, besitzt aber keine schädlichen Nebenwirkungen. Mit dieser Substanz erzielt das Unternehmen einen Umsatz von 25 Millionen Dollar. Aber die Indianer, die seit Urzeiten diesen Froschextrakt als Betäubungsmittel einsetzen, gehen leer aus. Um zu überleben, verkaufen sie Regenwaldhölzer. Wären sie am Profit beteiligt, müssten sie nicht ihre Lebensgrundlage zerstören. Auf Marina Silvas Initiative hin verabschiedete der brasilianische Senat das Gesetz über den Zugang zu den genetischen Ressourcen. A partilha do benefício, que seria através do repasse de conhecimento, da participação de pesquisadores nacionais em qualquer projeto de pesquisa. In Zukunft muss das Wissen um die traditionellen Heilkünste bezahlt werden. Wer brasilianische Pflanzen erforschen will, braucht einen öffentlichen oder privaten Partner im Land. Unsere Labors sollen an der Arbeit beteiligt werden. Und die lokalen Gemeinschaften, Indianer, Kautschukzapfer und Flussbewohner, müssen das Vorhaben bewilligen und einen Anteil vom Gewinn erhalten. Wer gegen diese Vorschrift verstößt, muss mit einer hohen Geldstrafe oder mit Gefängnis zwischen einem und vier Jahren rechnen. Bislang hält sich die ausländische Pharmaindustrie mit Investitionen in Brasilien, dem Mekka der Artenvielfalt, zurück. Die Rechtslage ist ungeklärt. Der vom Senat verabschiedete Gesetzestext über den Zugang zu den genetischen Ressourcen muss noch durch den Kongress und das kann lange dauern. Die konservative Regierung hat einen Gegenvorschlag ausgearbeitet. Lobbyisten der ausländischen Chemieunternehmen fordern weniger Bürokratie und weniger Kontrolle. Als Modell für eine gelungene Kooperation von Nord und Süd preisen sie das mittelamerikanische Land Costa Rica. In San José, der Hauptstadt Costa Ricas, forscht das Nationale Institut der Artenvielfalt INBIO seit 10 Jahren. Welche genetischen Geheimnisse der heimische Naturwald birgt. INBIO inicialmente hace el inventario. Esa es la razón de ser principal. Unser Institut erstellt ein Inventar. Was befindet sich in unseren Naturwäldern und was ist davon für die Pharmaindustrie interessant? Im Falle einer Patentierung werden wir am Gewinn beteiligt. Wir versprechen uns von der Zusammenarbeit den Aufbau eigener Forschungskapazitäten für eine nachhaltige Entwicklung. Dr. Giselle Tamayo ist Direktoriumsmitglied von InBio. Das Institut ist mit hohen Zäunen und bewaffneten Wächtern gesichert. In Weggläsern und Plastikhüllen werden Pilze, Muscheln, Schalentiere und Käfer aufbewahrt. Heute ist eine Schulklasse zu Besuch. Zuerst lernen die Schüler den Namen des Instituts. InBio rufen sie im Chor. Es folgt ein Vortrag über die Bedeutung des Umweltschutzes. Auf einer Landkarte sind die Nationalparks verzeichnet, in denen InBio sammeln darf. Ein Viertel des Landes steht unter Naturschutz. In einigen Reservaten darf niemand leben, in anderen nur Indianer. Herzstück des Instituts ist die Abteilung Inventar. Básicamente esta es la parte de procesamiento de material del departamento de entomología. Aquí se recibe el material una vez. Hier klassifizieren wir Insekten. Das Material wird mit einem Schild geliefert, auf dem Fundort, Sammler und Datum verzeichnet sind. Wir ordnen es einer Familie zu, den Bienen oder Hornissen etwa. Hier entstehen unsere Arbeiten, die wir teilweise auf unserer Homepage im Internet veröffentlichen. Was als pharmazeutisch verwertbar eingestuft wird, landet in der Abteilung Bioprospektierung. Dieser Bereich wirkt mit seinen Destillieranlagen und Reagenzgläsern wie eine Mischung aus Hexenküche und Hightech-Labor. Hier forscht InBio im Auftrag der US-Konzerne Merck, Bristol Myers und Diversa, sagt der Chemiker Alan Jiménez. Wir suchen neue Substanzen auf natürlicher Basis. Wir analysieren, ob sich aus Insekten, Mikroorganismen oder Pilzen neue Medikamente gegen Krebs oder Entzündungen gewinnen lassen. Das nennen wir Screening. 40% aller Arzneimittel stammen von Pflanzen. Leider wurde bisher kein Produkt unserer Forschung patentiert. Aber wenn unsere Auftraggeber ein Produkt patentieren lassen, werden wir am Gewinn beteiligt. 50% erhält das Pharmaunternehmen, die andere Hälfte in Bio. Davon fließt die Hälfte in Umweltschutzprojekte der Regierung. Die Verträge des Instituts sind streng geheim, korrigiert Dr. Giselle Tamayo die Zahlen ihres Chefchemikers. Im Allgemeinen, verrät die Institutsleiterin, sei eine Gewinnbeteiligung zwischen 0,5 und 2% vereinbart. Die Rio-Konvention schreibt nur eine gerechte Verteilung vor. Sie besagt nicht, was sie unter gerecht versteht. InBio wehrt sich gegen den Vorwurf, die Naturschätze des Landes für ein Butterbrot an ausländische Konzerne zu verschenken. An die Dritte Welt werden selten Lizenzgebühren über 2% gezahlt. An die Verwaltung des Yellowstone Parks hingegen hat die Diversa Corporation, eine der Auftraggeber InBios, für die Suche nach hitzebeständigen Mikroorganismen stolze 10% des künftigen Gewinns abgetreten. Ser muy discretos con respecto al número de muestras y un presupuesto de investigación y lo otro es ser muy discretos también. Unser Grundsatz lautet Diskretion. Wir veröffentlichen weder die Anzahl der gelieferten Proben noch unsere Gewinnbeteiligung. Anderenfalls würden wir etwas mit einem kommerziellen Wert versehen, was nicht zu berechnen ist. Als wir unseren ersten Vertrag mit Merck abgeschlossen hatten, wurde öffentlich darüber spekuliert, wie viele Proben wir liefern und welchen Preis Merck pro Probe zahlt. Doch wir können die Artenvielfalt nicht auf diese Weise berechnen. Wir kalkulieren auf der Grundlage der Vertraulichkeit, um uns als gute Forschungspartner zu beweisen. Ich darf die Höhe unserer Royalties nicht verraten, aber ich versichere, dass wir nicht schlecht dastehen. Definitivamente, yo no puedo compartir con usted cuántos son los royalties que nosotros tenemos con Diversa, pero le garantizo que estamos bien. Bei Vertragsabschluss hat Merck, eigenen Angaben zufolge, InBio 1,1 Millionen Dollar gezahlt. Dieses Geld floss in die Abteilung Bioprospektierung. Der Löwenanteil der Arbeit, vom Sammeln in freier Wildbahn bis hin zur Klassifizierung, wird von US-Stiftungen, der Weltbank und Entwicklungshilfeorganisationen finanziert. Wir führen 10% unseres Etats und die Hälfte der Royalties an die Regierung ab. Die Regierung investiert nicht in uns, sondern wir investieren in die Regierung. Dafür erhält das Institut jede denkbare Rückendeckung. Der langjährige Umweltminister und Neffe des Staatspräsidenten von Costa Rica ist Hausanwalt von INBIO und die Leitungspositionen des Instituts sind ausschließlich von Mitgliedern der traditionellen Parteien besetzt. Obwohl das Institut das Wort national im Namen führt, ist es ein privates Unternehmen. Unser Institut ist von öffentlichem Interesse. Wir legen unserem Beirat und der internen und externen Buchprüfung Rechenschaft ab. Wenn der Minister die Verträge einsehen will, kann er sie anfordern. Im Übrigen achten wir, wie alle Staatsbürger, die Gesetze. Die Opposition spricht von politischer Inzucht, die eine Kontrolle nicht gewährleiste. Als die schärfste Kritikerin des Instituts gilt Silvia Rodriguez. Sie hat über INBIO promoviert und lehrt an der Universität von San José. Ein Unternehmen, das für die Verwertung der Artenvielfalt Lizenzgebühren kassieren will, dürfe keine Geheimverträge abschließen. Niemand könne kontrollieren, sagt die Professorin, ob sich die Manager von INBIO nicht astronomische Gehälter auszahlen. Früher versprach man, dass durch Royalties mehr Geld nach Costa Rica fließen würde als durch den Export von Kaffee und Bananen. Bislang wurde das Abkommen mit Merck dreimal erneuert, aber die Lizenzgebühren blieben aus. Die Pharmaindustrie zahlt für die Forschungsergebnisse nur einen symbolischen Betrag, während die Erfassung der Arten mit öffentlichen Geldern finanziert wird. Die Zusammenarbeit mit den Konzernen habe nicht den erhofften Technologietransfer gebracht. Die Bioprospektierung besteht aus mehreren Etappen. Sie beginnt mit dem Sammeln und Klassifizieren. Für diese Arbeit werden wenig Technologie und viele Arbeitskräfte gebraucht. Sie wird in Costa Rica erledigt. Das Screening aber findet in den modernen Labors der USA statt. Die alte, aus der Industrie bekannte Arbeitsteilung wird auf die Biotechnologie übertragen. Die Professorin hält das Institut, das vor der Rio-Konferenz gegründet wurde, nicht für ein Vorbild, wie Nord und Süd miteinander umgehen sollten. INBIO operiert auf der Basis eines Präsidentenerlasses. Ein Gesetz, das den Zugang zur Artenvielfalt regelt, ist erst seit Mai 1998 in Kraft. Es wurde von einer 11-köpfigen Kommission erarbeitet, in der Silvia Rodriguez die Hochschule vertrat. Declarar la biodiversidad de dominio público. Pero el problema es Das Gesetz erklärt die Artenvielfalt zum Gemeingut. Wer sie erforschen will, braucht die Genehmigung einer Kommission, in der auch die Universität und die indianischen Gemeinschaften sitzen. Die Regierung fühlt sich aber von dieser Kommission übergangen und hat das Gesetz in diesem Punkt als verfassungswidrig angefochten. Sie will nur den Minister entscheiden lassen, wer die Natur zu welchen Bedingungen erforschen darf. Für INBIO gilt eine Übergangsregelung. Das Institut darf die begonnenen Arbeiten zu Ende führen. Neue Verträge aber müssen über den Tisch der Kommission. Sollen die tropischen Regenwälder als biologisches Reservoir erhalten bleiben, dann müssen sich die Nationen über ihren Erhalt und ihren Unterhalt einigen. Mit schönen Worten allein, dass die Artenvielfalt allen Menschen zugutekommt, wird sich die Dritte Welt kaum überzeugen lassen und den Pharmaunternehmen ihre Landesgrenzen öffnen. Heute haben den Handel mit Chemie, Saatgut und Medikamenten eine Handvoll Konzerne in der Hand. In einer globalisierten Welt können sie ein neues Produkt auf allen Märkten vertreiben und innerhalb kürzester Zeit die Investitionen wieder reinholen. Ein Pharmakonzern ist ein privates Unternehmen, das wie andere Branchen ein unternehmerisches Risiko trägt. Dass es dieses Risiko möglichst gering halten will und sich mit der Patentierung von Naturstoffen gegen seine Konkurrenz absichern will, ist von seinem Standpunkt aus verständlich. Andererseits birgt ein Patent immer auch die Gefahr, dass sein Inhaber, statt etwa einen neuen Impfstoff auf den Markt zu bringen, seine Formel geheim hält, weil das Unternehmen an Mitteln, die die Symptome einer Krankheit lindern, unter Umständen mehr verdient. Was, wenn Amazonien aus ökologischen Gründen zum gemeinsamen Erbe der Menschheit erklärt und der Verwaltung des UN-Sicherheitsrates unterstellt wird? Solche Pläne sind tatsächlich von den Ländern der G7 diskutiert worden. Die Europäer, so scheint es, haben dieses Vorhaben zu den Akten gelegt. Die USA hingegen haben in eigener Verantwortung eine in Panama stationierte Elitetruppe geschaffen, die Green Group, deren einzige Aufgabe der Schutz des Regenwaldes ist. Seitdem befinden sich die brasilianischen Militärs in Alarmbereitschaft, sagt Aderbau Meira Matus, der an der Kriegsakademie in Rio de Janeiro internationales Recht lehrt. Biopirateria na Amazônia, ela é um fato. Durante três meses foi estudada a biopirateria na Amazônia brasileira. Esse relatório. Die Biopiraterie in Amazonien hat die oberste Kriegsakademie alarmiert. Wir werden unsere Grenzen gegen Invasoren mit Waffengewalt verteidigen. Die UN-Charta verbietet militärische Eingriffe, es sei denn, sie dienen dem Zweck der Landesverteidigung oder haben die Genehmigung des UN-Sicherheitsrates. Das war, zumindest bis zum Kosovo-Konflikt, geltendes Völkerrecht. Daher erfand die amerikanische Außenministerin, wenn sie vom Schutz unseres Regenwaldes und unserer Indianer sprach, den Begriff des humanitären Rechts auf Einmischung. So als ob unser Amazonien ihren Oberbefehl bräuchte. Das Pentagon hat diese Parole erfunden, um seine Machtpolitik gegenüber der Dritten Welt als Ökologie zu tarnen. Brasilien hat eine 17.000 Kilometer lange Grenze und einen undurchdringlichen Urwald. Jedes Jahr kommen Millionen Touristen ins Land. Wie will die Dritte Welt das Recht durchsetzen, an Gewinnen aus genetischen Ressourcen beteiligt zu werden? Wie soll Beweis geführt werden, dass ein neuer Wirkstoff kein Zufallsfund, sondern in Wirklichkeit ein altes Heilkraut ist? Gentechniker können Spuren verwischen. Bisher haben es die wenigsten Länder geschafft, die Rio-Konvention in nationales Recht umzuwandeln und klare Regeln für den Zugang zur Natur zu erlassen. Dieses Unterlassen lädt Abenteurer und Gauner geradezu ein, unter dem Deckmantel der Barmherzigkeit Indianer auszuhorchen und ihre traditionellen Heilkünste der Pharmaindustrie zu verkaufen. Der Verdacht gegen Rüdiger von Reininghaus konnte weitgehend erhärtet werden. Er hat die Heilmethoden der Ureinwohner deutschen und Schweizer Konzernen zur gewinnbringenden Verwertung angeboten. Dem Wortlaut der Rio-Konvention widerspricht das. Aber welcher konkreten Straftat hat der Österreicher sich schuldig gemacht, fragt die Staatsanwältin Mubarak verbittert. Não encontrávamos na época uma legislação própria. Então nós fomos buscar. Das Delikt Biopiraterie existiert in unserem Strafgesetzbuch nicht. Um überhaupt die Ermittlungen aufnehmen zu können, stützten wir uns auf das Verbot des Missbrauchs von Ureinwohnern für Werbezwecke, auf die Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt und auf unsere Verfassung. Sie erklärt die natürlichen Reichtümer zum Allgemeingut. Aber nirgendwo steht, mit welcher Strafe Biopiraten zu rechnen haben. Deshalb werden wir das Verfahren gegen Rüdiger von Reininghaus vermutlich bald einstellen. Wem gehört die Natur? Biopiraterie oder der Kampf um genetische Ressourcen von Gabriele Weber. Es sprachen Susanne Fluri, Walter Gontermann, Doris Plenert und Gerion Nussbaum. Technische Realisation Herbert Kuhlmann und Anne Effertz. Regieassistenz Tanja Förster. Regie Thomas Werner. Redaktion Dorothea Runge. eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Hessischen Rundfunk, dem Deutschlandfunk und dem Südwestrundfunk.